Forgive the party heute Nacht. Er schaut zur Uhr, 8:10. Zum letzten Mal rückt er die Stühle durch den Raum und kostet vom süßen Sahneschaum. Mit sehr viel Liebe hat er alles arrangiert. Seine feine Frau hat er ausquartiert. Die besten Leckereien, den besten Moselwein. Die Uhr schlägt 9 und Moll ist immer noch allein. Das Radio laut, die Uhr schlägt 10. Der Rentner wirst im Zimmer hin und her, her und hin. Und dass die Leute noch nicht da sind, will er nicht verstehen. Moll reißt das Fenster auf, wo bleiben die bloß? Die Nachbarn decken bei mir die Hölle los. Hölle los. Ich kann nicht mehr die Bonnets, mehr die Bonnets, mehr die Bonnets, mehr die Bonnets.